Sympathie. Und wir wandern durch die schöne Welt, froh und frei, wie's uns gefällt. Und dann wird gelacht. Heute noch sind wir jung, Anne-Marie.